hören Sie nun die Nachrichten für die Generation Pisa. Hallo Party Deutschland! Onkel Fisch machen euch die Ballermann na na Nachrichten. Ballermann na na Nachrichten. Umwelt! China und die USA profilieren sich als CO2-Sparer, doch ihre Klimaziele sind eher windig und sie sind nicht mal verbindlich. Sie sind ja so verschlossen, la la la la la la la. Sie haben den Bock geschossen, la la la la la la la. Haben wir bald schlechtes Klima? Liegt an den USA und China. Ausdrutsch! Die FIFA sieht bei Katar keine Korruption. Natürlich nicht, natürlich nicht. Und auf dem Kometen landet die Rosetta-Mission. Ein Stein, der deine Sonde trägt. Auf Schröders Memoiren zahlt ihm Carsten Maschmeyer. Geld, Geschenk, echte Freunde kugeln zusammen. Für Gefallen gibt's auch mal was auf die Hand. Ey, er war Kanzler und brauchte das Geld. Ballermann, na na na Nachrichten. Ballermann, na na na Nachrichten. Mehr Spaß, einfach SWR 3.